Ende Januar 2020 hatte sich das Virus SARS-CoV-2 fast in ganz China ausgebreitet und das Land verhängte sehr schnell einen Lockdown. Neueren Studien zufolge dürfte es bereits Ende Dezember 2019 nach Europa gelangt sein und mit Sicherheit verbreitete sich das Virus im März unter den Bewohnern Europas und Nordamerikas. Zu neuen Zentren des Ausbruchs wurden Italien und die Vereinigten Staaten. Ende Januar 2021 gab es mehr als 96 Millionen dokumentierte Covid-19-Erkrankungen und über 2 Millionen Todesfälle. In vielen Ländern ist es zwar gelungen, die Fallzahlen zu reduzieren und erste Impfstoffe sind verfügbar. Aber zu der Zeit, da ich dieses Buch schreibe, ist ein schnelles Ende nicht in Sicht. Die emotionalen, psychischen und wirtschaftlichen Schäden, verursacht durch Sterblichkeitsraten, Personalmangel in Krankenhäusern, Arbeitsplatzverlust, Schulschließungen, Rückgang des inländischen und internationalen Reiseverkehrs und verminderten Zugang zu Infrastruktur und Einrichtungen werden den Erwartungen zufolge drastisch sein und lange anhalten. Aber selbst wenn dieses Virus unser Leben bereits für immer verändert hat, werden weitere und vielleicht noch tödlichere Pandemien, die durch den Kontakt zwischen Menschen und tropischen Wildtieren in Gang gesetzt werden, im weiteren Verlauf des 21. Jahrhunderts wahrscheinlich zunehmen. Auch das Erbe von Kolonialismus und Imperialismus, das uns in den Kapiteln 10 und 11 begegnet ist, wird im 21. Jahrhundert weiterhin das Gesicht von Weltwirtschaft, Politik und Nachhaltigkeit prägen. Zwar ist das Bruttoinlandsprodukt in den Ländern der Tropen von 1990 bis 2018 gewachsen, aber auch sein Abstand zur übrigen Welt ist größer geworden. In vielen tropischen Ländern stammt ein beträchtlicher Anteil des Bruttoinlandsprodukts aus den Überweisungen, die Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Hause schicken. Außerdem hat der Schuldenstand quer durch die Tropen seit 2013 zugenommen. Damit befinden sich die tropischen Staaten in einer heiklen Lage, insbesondere wenn Pandemien und andere äußere Ereignisse eine schnelle Reaktion erfordern. Manch einem erscheinen solche Probleme traditionell weit weg zu sein. Es sind aber Herausforderungen, mit denen wir alle uns auseinandersetzen müssen. Der Klimawandel wird auf die verarmten Bewohner der Tropen voraussichtlich besonders starke Auswirkungen haben, und das wird zu einer wachsenden Zahl von Klimaflüchtlingen führen, eine Herausforderung, die es in den Staaten Europas, Nordamerikas und Australiens zu bewältigen gilt. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wenn der Meeresspiegel weiter im bisherigen Tempo steigt, wird die Zahl der Menschen, die bis zum Ende des Jahrtausends aus Bangladesch abwandern müssen, größer sein als die aller heutigen Flüchtlinge. Darüber hinaus werden die westeuropäischen und nordamerikanischen Staaten der Herausforderung begegnen müssen, die globalen Kohlenstoffemissionen, für die sie zum größten Teil verantwortlich sind, zu senken, während sie gleichzeitig respektieren und kompensieren, dass tropische Nationen wachsen und die Lebensbedingungen herstellen müssen, über die sich viele Menschen auf der nördlichen Hemisphäre nach einem halben Jahrtausend Kolonialismus schon seit langem freuen können.